Der Antwortmann. Phil Parker hatte das große Glück oder Unglück, dem Antwortmann im Laufe seines Lebens dreimal zu begegnen. 1937, bei der ersten dieser Gelegenheiten, war er 25, verlobt und Besitzer eines Juraabschlusses, auf dessen Diplom gerade so die Tinte getrocknet war. Außerdem steckte er in einer derart gewaltigen Zwickmühle, dass ihm jedes Mal, wenn er daran dachte, die Tränen kamen. Dennoch war es unvermeidlich, über das Dilemma nachzudenken und es auf die ein oder andere Art zu lösen. Zu diesem Zweck verließ er sein Apartment in Boston und fuhr nach Curry, der kleinen Stadt in New Hampshire, wo seine Eltern ein Sommerhaus besaßen. Dort wollte er ein Wochenende der Entscheidungsfindung verbringen. Am Freitagabend saß er mit Blick auf den See und einem Karton Bier auf der Veranda. Er dachte über seine Zwickmühle nach, schlief eine Nacht darüber und wachte am Samstagmorgen mit einem Kater und ohne Entscheidung auf. Am Samstagabend saß er mit Blick auf den See und einer Halbliterflasche Old Time Ginger Ale auf der Veranda. Am Sonntagmorgen wachte er ohne Entscheidung, aber auch ohne Kater auf. Besser, aber nicht gut genug. Wenn er am Abend nach Boston zurückkehrte, würde Sally Ann darauf warten, seine Entscheidung zu hören. Also stieg er nach dem Frühstück in seinen alten Chevrolet und steuerte an einem herrlichen, sonnigen Oktobertag über die Landstraßen von New Hampshire. Die Bäume leuchteten in vollem Herbstfeuer und Phil fuhr mehrere Male rechts ran, um die Aussicht zu bewundern. »Es gibt nichts Schöneres als die Schönheit Neuenglands am Jahresende«, dachte er bei sich. Während der Morgen sich dem Mittag näherte, verfluchte er sich für sein elendes Zaudern. Sich mit Bier zu betrinken hatte sein Problem nicht gelöst. Ginger Ale zu schlürfen hatte es nicht gelöst und Herbstlaubschwärmerei würde es auch nicht lösen. Und doch kam es ihm so vor, als steckte hinter der Art und Weise, wie die Landschaft ihn in den Bann zog, deutlich mehr als die pure Zwiesprache mit Mutter Natur. Entweder war es ein Teil der Lösung oder der Versuch seines Verstandes, sich vor einer Entscheidung zu drücken, die, in welche Richtung auch immer, für ihn und seine Verlobte auf Lebenszeit die Weichen stellte. »Ach, es gehört zum Erwachsenwerden dazu«, sagte er sich. Klar, aber die Vorstellung, die große Entscheidung zu treffen, war ihm ein Greuel. Er wusste, dass es unvermeidlich war, aber das hieß nicht, dass es ihm gefallen musste. War es nicht ein bisschen so, als würde man die Gefängniszelle wählen, in der man seine Freiheitsstrafe absaß, seine lebenslange Freiheitsstrafe? Das war albern und überzogen, aber eben auch nicht. Sein Dilemma war, wie die meisten richtig harten Nüsse, klar und simpel. Wo sollte er seine Anwaltspraxis eröffnen? Jede Option brachte etliche Probleme mit sich. Phils Vater war Seniorpartner in einer der führenden alteingesessenen Bostoner Anwaltskanzleien, Warwick, Lodge, Nestor, Parker, Allburton und Fry. Sally Anns Vater war Seniorpartner in derselben Sozietät. John Parker und Ted Allburton waren seit dem College beste Freunde. Beide hatten mit weniger als einem Jahr Abstand voneinander geheiratet und dem jeweils anderen als Trauzeuge gedient. Phil Parker war 1912 geboren worden, Sally Ann 1914. Sie waren als Spielgefährten aufgewachsen und hatten sich ihren Gefallen aneinander sogar während jener schwierigen Phase der frühen Jugend bewahrt, wo Jungen und Mädchen dazu neigen, in der Öffentlichkeit dem anderen Geschlecht gegenüber Geringschätzung zu zeigen, ganz gleich, was sie insgeheim empfinden mochten. Die zwei Elternparteien waren wahrscheinlich die am wenigsten überraschten Menschen auf Erden, als Phil und Sally Ann anfingen, miteinander zu verkehren, wie man zu jener Zeit sagte. Aber keines der Paare hätte wirklich zu hoffen gewagt, dass die gegenseitige Zuneigung ihrer Kinder 4 Jahre der Trennung überleben würde. Vassar für Sally Ann, Harvard für Phil. Als dies doch geschah, waren die Eltern überglücklich. Ebenso wie Phil und Sally Ann, natürlich. Liebe war nicht das Problem, wenigstens nicht direkt, obwohl Liebe eine gewisse Rolle spielte, wie sie es so gut wie immer tut.